Die heranrückenden zionistischen Heere aber, von Trotzki Josua geführt, werden den heutigen Umständen angemessen nach den uralt überlieferten Methoden verfahren. So sind es denn nicht zwei, sondern Tausende von Kundschaftern, Sendboten und Agenten des kommenden Weltreiches, die den Boden Deutschlands für die Zukunft präparieren, mit dem Golde, das immer wieder von Russland hereinströmt, das Werk der Bestechung vollführend. Und die Heere, die wohl dank der eisernen Disziplin tapfer zu fechten wissen, werden doch gegebenenfalls auch zu hinterlistigen Zwecken nach bewährten alttestamentarischen Muster verwendet. So ist es denn für den tiefer Blickenden mehr als zweifellos, dass die 20.000 Russen, die dank dem noch mehr als fraglichen Siege der Polen auf deutsches Gebiet hinüberfluteten, um hier auf neutralem Boden entwaffnet zu werden, eine bedeutsame Figur in der zionistischen Schachpartie darstellen. Bei der Sympathie der heutigen Regierung für Zions geheime Pläne, ja genauer genommen bei der Identität dieser Regierung mit der feindlichen andrängenden russisch-zionistischen, wird diese Internierung, ganz abgesehen davon, dass sie eine Ernährungskatastrophe für Deutschland bedeutet, sicher auch dem Zwecke zugedacht sein, die für die Rätediktatur so sonderbar weniger Bereitwilligkeit zeigende deutsche Arbeiterschaft mit Güte oder Gewalt zu ihr zu bewegen. Noch sind besonnene Elemente genug im deutschen Volk, die zu dem letzten, furchtbarsten, dem deutschen Mittelstand, das deutsche Bürgertum, die Gesamtheit der geistigen Führer des deutschen Volkes mit Stumpf und Stiel zu vernichten, nicht zu bewegen sind. Und da werden diese 20.000 Russen wohl gute Dienste leisten können. Jedenfalls steht es fest, dass die Kampfweise, entsprechend dem höheren Ziele der Weltherrschaft gesteigert und ausgebaut, im Grunde die uralt gewohnte von Schwindel, Betrug, Beschwätzen und Hinterlist geblieben ist, wie zu Kanaans Zeiten. Aber auch das deutsche Volk hätte Gelegenheit, in seiner Vergangenheit, seinem Mythos, das warnende Gleichnis für all das vorzufinden, was sich heute mit ihm begibt. Und ist Hödur der Blinde, der Baldur, den Sonnengott, von Lokis teuflischer Schlauheit aufgestachelt und geleitet, zu Tode trifft, nicht das furchtbar warnende Symbol für den Proletarier, der heute vom Judentum verführt, dem deutschen Geistesleben den endgültigen Todesstoß versetzt? Wahrlich, ließe das deutsche Volk sich von seiner Vergangenheit und Sage warnen, wie Israel aus der seinen die Methoden und ewig gleiche Kampfweise zur Vernichtung aller Völker der Erde schöpft, wäre es da nicht doch möglich, noch in letzter Stunde im selbstbesonnenen Aufschrecken aus furchtbarer Verblendung den Untergang zu vermeiden? Wir können und wollen immer noch diese letzte Hoffnung nicht aufgeben. Deutsche Arbeiterpresse, Wien, 11. September 1920. Pour le Roi de Sion. Chavrusse nennt man bei den Ostjuden jene geheime Vereinigung von etlichen zu irgendeinem Gaunerstreiche verbündeten Gesellen, die durch ihr geschicktes Zusammenarbeiten bewirken, dass der einzelne Gauner niemals entlarvt wird und sein Streich in undurchdringliches Dunkel gehüllt für alle Zeiten unentdeckt bleiben muss. Ein Diebstahl etwa, der im mittelalterlichen Marktleben von einer solchen Genossenschaft ausgeführt wurde, war durch ihr geschicktes Zusammenarbeiten unentlarvbar. Während etwa ein erster und zweiter Gauner mit dem Handwerker feilschte, der seine Ware ausbot, bewirkte eine Gruppe von anderen einen Auflauf, der die Aufmerksamkeit derart ablenkte, dass ein siebenter und achter einen Gegenstand entwenden, ihn einem neunten, zehnten oder elften zuschieben konnte, worauf ein zwölfter, am Marktleben scheinbar unbeteiligter und von niemandem erblickter, mit dem Gestohlenen spurlos verschwand, so dass die übrigen mit der Miene der Unschuld und Ahnungslosigkeit weiterhin im Marktgewühle verbleiben konnten, jeder Frage und Untersuchung mit der Entrüstung beleidigter Unschuld siegesgewiss die Stirne bietend. Man wird einsehen, dass die bestorganisierte mittelalterliche Marktpolizei bei aller Klugheit und Scharfsinnigkeit solch trefflich eingespielter Gaunerbande nicht gewachsen war und dass diese im Gefühle ihrer unbestreitbaren Überlegenheit hohnlachend ob des dummen deutschen Michels auch damals triumphierte. Nun aber denke man sich bei der unveränderlich gleichgebliebenen Struktur des redlichen, fassenden Deutschen und des beweglichen jüdischen Schwindelgeistes den Kampf dieser beiden Weltanschauungen zu einer Zeit fortgesetzt, wo sich der bewegliche Geist mit dem ungeheuren Netze seines internationalen Bankwesens der Weltwirtschaft bemächtigt, ja die Völker der Erde zu einem Wirtschaftsleben vergewaltigt hat, das ihrer Geistesstruktur geradezu unverständlich geblieben ist. Und man denke sich den gleichen beweglichen Schwindelgeist unter der Maske der gut imitierten Struktur aller übrigen Völker der Erde, bei diesen in allen Bereichen irgend möglicher Beherrschung und Vergewaltigung als führende Politiker, Journalisten, Industrielle, Ärzte, Kaufleute, Schauspieler und Künstler mit allen aus Urväterzeiten her überkommenen Gaunereien, Schlichen und Pfiffigkeiten im Blute. Wenn nun vollends Plan und Ziel solcher zu einem ungeheuren, den übrigen Völkern unsichtbar bleibenden, erdumspannenden Netze gewandelten Gaunerbande nicht mehr und nicht weniger geworden ist als die Eroberung und Unterjochung der ganzen Erde, wenn noch vollends Vergeltungsgelüste für Jahrtausende lang erlittene und wohlverdiente Verachtung und Unterdrückung von einer Religion geheiligt werden, die dieser einen Geistesstruktur mit prophetischer Inbrunst den Alleinbesitz der ganzen Erde, den dereinstigen Triumph über alle Völker vorausverkündet, dann wird unsere alte, zu weltumspannender Macht und Bedeutung emporgewachsene Schavrusse genauso unerkannt und unverstanden geblieben wie in ihrem ursprünglichen Anfangsstadium, da ihr kein Gegner entgegentritt, auch wirklich und wahrhaftig zur allein beherrschenden Weltmacht zu werden vermögen.